mein Dorf. Kurz gesagt, stur. Es existiert seit 7 Generationen, aber jedes einzelne Gebäude ist neu. Hier kann man fischen, jagen und malerische Sonnenuntergänge genießen. Das einzige Problem ist das Ungeziefer. An den meisten Orten gibt es Mäuse oder Mücken. Bei uns gibt es Drachen. Andere würden umziehen, wir nicht. Wir sind Wikinger. Unser Problem ist Dickköpfigkeit. Ich heiße Hicks. Toller Name, ich weiß. Aber es gibt Schlimmere. Eltern glauben, grässliche Namen schrecken Gnome und Trolle ab. Als würde die charmante Art von uns Wikinger nicht reichen. Moin! Was machst du denn hier? Rein mit dir! Was machst du denn hier draußen? Ach, ins Haus! Hicks! Was macht denn der Junge schon wieder? Was machst du hier draußen? Du sollst reingehen! Das ist Hau drauf, der Stoische, Oberhaupt unseres Stammes. Es heißt, er hätte schon als ganz kleines Kind einem Drachen den Kopf abgerissen. Ob ich das glaube? Oh ja. Schon seit Hunderten von Jahren wird das Dorf immer wieder von den unterschiedlichsten Drachenarten angegriffen. Und Hau drauf und seine Männer haben sich zu regelrechten Drachenspezialisten entwickelt. Womit haben wir es zu tun? Gronkel, Naddern und ein paar Sipper. Ach, und Hork hat einen riesenhaften Albtraum gesichtet. Auf Nachschatten? Noch keine gesehen. Gut. Das geht für mich aus, Horn! So heftig der Angriff der Drachen auf das Dorf auch erscheinen mag, die Männer haben schon ganz andere Angriffe abgewehrt. Man könnte auch sagen, Drachenjagen ist zu einem Sport geworden. Oh, jetzt halte ich mich aber wieder zurück. Hicks möchte noch jemanden vorstellen. Der schwungvolle Schwachkopf mit der austauschbaren Hand ist Grobian. Ich war bei ihm schon Lehrjunge, als ich klein war. Das heißt, noch kleiner. Wir steigen auf Bodenwaffen um. Gegenangriff mit Katapulten. Wie gesagt, altes Dorf, viele, viele neue Häuser. Oh yeah! Und die jungen Leute da drüben, die mutig gegen die Drachen kämpfen? Wer sind die? Ach, und das sind Fischbein, Rotzbacke, die Zwillinge Raphnus und Taphnus. Und das ist Astrid. Oh ja, ein sehr hübsches, blondes Mädchen und tapfer. Hicks möchte jetzt auch gegen die Drachen kämpfen, an ihrer Seite. Aber Grobian hält ihn zurück. Was die machen, ist tausendmal cooler. Och, komm, lass mich raus, bitte. Ich muss endlich mal punkten. Du hast schon so oft gepunktet, leider im gegnerischen Feld. Bitte, 2 Minuten. Wenn ich einen Drachen töte, wird sich mein Leben unendlich verbessern. Vielleicht kriege ich sogar eine Freundin. Du kannst keinen Hammer halten, keine Axt schwingen. Du kannst nicht mal so ein Ding werfen. Gut, ich geb's zu, aber dafür habe ich diesen Apparat. Oh, siehst du, genau davon rede ich die ganze Zeit. Das muss bloß noch ein bisschen justiert werden. Nö. Hicks, wenn du jemals Drachen töten willst da draußen, Junge, dann geht sowas gar nicht. Mit sowas meinst du alles an mir? Genau, klar, Kant. Hör auf, alles an dir zu sein. Freundchen, ja. Du spielst ein gefährliches Spiel, indem du dieses geballte Wikinger-Dings unterdrückst. Das wird Folgen für dich haben. Das nehme ich in Kauf. Schwert schleifen jetzt. Und während Hicks das Schwert schleift, macht er sich so seine Gedanken. Irgendwann gehe ich da raus. Drachen töten ist bei uns nämlich ein absolutes Muss. Mit dem Kopf eines Nadders würde ich immerhin schon mal auffallen. Gronkel sind heftig. Wenn ich so einen erledige, bekomme ich 100 pro eine Freundin. Ein Sipper. Exotisch. 2 Köpfe, doppelte Punktzahl. Wir haben die Schafe gefunden! Feuer über der unteren Böschung verstärkt! Beeilung! Feuer! Und dann gibt es da noch den riesenhaften Albtraum. Nur die allerbesten Wikinger machen auf den Jagd. Er hat die fiese Angewohnheit, sich selbst in Brand zu setzen. Nachladen! Das erledige ich. Aber der absolute Hauptgewinn ist der Drache, den noch nie einer gesehen hat. Wir nennen ihn den Nachtschatten! In Deckung! Springt! Das Vieh hat noch nie Essen geklaut, hat sich noch nie gezeigt und hat noch nie sein Ziel verfehlt. Niemand hat je einen Nachtschatten erlegt. Darum werde ich der Erste sein. Grobian nimmt seine Streitaxt und will den anderen im Kampf beistehen. Halt du die Stellung, Hicks. Die brauchen mich da draußen. Keinen Mucks. Klar? Du weißt warum. Aber kaum hat sich Grobian ins Kampfgetümmel gestürzt, schnappt sich Hicks seine selbstgebaute Drachenabschussmaschine und läuft mit ihr zur nächsten Schlucht. Plötzlich fliegt etwas Schwarzes ganz schnell an ihm vorbei. Hicks zielt und drückt ab. Er ist getroffen. Ich hab ihn getroffen! Hat das irgendwer gesehen, hä? Ja, das hat er tatsächlich. Er hat einen Nachtschatten erwischt. Aber dass direkt hinter ihm ein riesenhafter Albtraum auftaucht, bekommt er gar nicht mit. Dafür aber sein Vater. Mit seiner gewaltigen Faust versetzt Hautrauf dem Drachen einen so kräftigen Schlag, dass der nur noch klägliche Rauchschwaden von sich geben kann. Der Angriff der Drachen scheint vorüber. Sie ziehen sich zurück. Hautrauf ist ziemlich sauer auf seinen Sprössling. Er packt ihn und zerrt ihn zum Haus zurück. Dafür habe ich aber Nachtschatten erwischt. Oh, es ist nicht wie die letzten paar Male, Vater. Ich habe ihn wirklich echt getroffen. Ihr wart beschäftigt und ich habe direkt auf ihn gezielt. Er ist abgestürzt. Gleich neben dem Krähenkliff. Wir müssen einen Suchtrupp daraus. Schluss damit! Schluss damit! Wann immer du das Haus verlässt, gibt es eine Katastrophe. Verstehst du nicht, dass ich größere Probleme habe? Der Winter steht vor der Tür und ich habe ein ganzes Dorf durchzufüttern. Also mal unter uns, ein bisschen weniger Futter täte dem Dorf ganz gut, findest du nicht? Das ist kein Witz, junger Mann. Wieso tust du nicht einfach, was man dir sagt, Hicks? Ich kann mich nicht bremsen. Wenn ich einen Drachen sehe, dann muss ich ihn einfach töten. Verstehst du so? Bin ich nur mal Vater. Ah, du magst wie das sein, mein Sohn. Aber ein Drachentöter ganz bestimmt nicht. Abmarsch nach Hause. Und du sorgst dafür, dass er da ankommt. Ich muss das Schlachtfeld hier aufräumen. Nun versucht Hicks, Grobian zu überzeugen. Ich hab wirklich einen getroffen. Na klar, Hicks. Er hört einfach nie zu. Das liegt in der Familie. Und wenn er mal zuhört, dann immer mit so einem enttäuschten Blick, als hätte ihm jemand zu wenig Speck auf sein Brot getan. Entschuldigung, Frau Wirtin, Sie haben mir hier eben gerade den falschen Nachwuchs serviert. Ich hatte den extra großen Burschen mit fetten Muckis bestellt. Diesen kühlen Helden von der Tageskarte. Dieser Hämpfling da ist doch nur eine halbe Portion. Mein Junge, du verstehst da was grundlegend falsch. Es ist nicht unbedingt dein Äußeres. Es ist dein Inneres, was er nicht ausstehen kann. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Kurz gesagt, hör auf, etwas sein zu wollen, was du nicht bist. Ich will doch nur mit dazugehören. Am Abend versammelt sich der ganze Stamm zu einer Lagebesprechung. Hau drauf, ergreift energisch das Wort. Wenn Sie uns nicht fertig machen sollen, müssen wir Sie fertig machen. Anders werden wir Sie nie los. Wenn wir das Nest finden und es vernichten, werden die Drachen verschwinden. Sollen sie sich sonst noch hin verkriechen? Wir starten noch eine Suche, bevor das Eis einsetzt. Das sind die Schiffe, die nie zurückkommen. Wir sind Wikinger. Das gehört zum Berufsrisiko. Wer begleitet mich? Na schön. Wer nicht dabei ist, der passt auf Hex auf. Ich bin dabei, Hannibal. Na bitte, geht doch. Ich pack eine Unterhose ein. Nein, ich brauche dich hier zur Ausbildung neuer Rekruten. Oh, wunderbar. Ja, oh, und während ich im Ring stehe, kümmert sich Hicks um die Werkstatt. Messerscharfe Klingen, geschmolzener Stahl, jede Menge Zeit für sich. Was kann dabei schon schief gehen? Ach, Grobian, was soll ich bloß mit dem machen? Ihn zum Training schicken mit den anderen. Nein, im Ernst? Das ist mein Ernst. Er wird tot noch, bevor du den ersten Drachen aus dem Käfig lässt. Ach, das weißt du doch gar nicht. Und ob ich das weiß? Weißt du nicht? Oh, doch, weiß ich. Nein, weißt du nicht. Grobian, du kennst ihn doch. Er konnte kaum krabbeln, da war er schon anders. Ach, er hört nicht zu, er denkt nicht von 12 Uhr bis Mittag. Ich gehe mit ihm fischen und er jagt Trolle. Trolle gibt es. Die klauen dir deine Socken. Aber nur linke Socken. Woran das wohl liegt? Als ich klein war, geht das wieder mein los. Vater mir befohlen, mit dem Kopf gegen den Fels zu hauen. Und ich hab's getan. Ich fand, das war verrückt. Aber ich hätte ihm nie widersprochen. Und was ist passiert? Ja, der Schädel wehgetan. Der Fels brach in zwei. Das hat mir gezeigt, wozu ein Wikinger fähig ist. Er kann Berge zertrümmern, Wälder einebnen, das Meer bändigen. Schon als kleiner Junge habe ich gewusst, wer ich war, was ich werden soll. Hicks hat davon überhaupt nichts. Du kannst sie nicht von was abhalten. Du kannst sie nur vorbereiten. Auch wenn's hoffnungslos aussieht, du kannst nicht dauernd um ihn herum sein und ihn beschützen. Er wird wieder ausreißen. Bestimmt ist er längst wieder ausgerissen. Früh am Morgen macht sich Hicks auf zum Krähencliff, um den Nachtschatten zu suchen, den er getroffen hat. In einer kleinen Schlucht findet er ihn schließlich. Hicks Drachenabschussmaschine hat ganze Arbeit geleistet. Regungslos und in vielen Schnüren verfangen, liegt der Drache nun vor ihm. Oh wow, ich hab's getan. Oh, ich hab's getan, jetzt wird endlich alles gut. Ja, ich habe sie erlegt, die gewaltige Bestie. Von wegen, der Nachtschatten erfreut sich bester Gesundheit. Er ist eben nur gefesselt. Mit großen Augen sieht der Drache Hicks an. Der zieht sein Messer und... Jetzt bringe ich dich um, Drache. Ich nehme jetzt das Messer, schneide dein Herz raus und bring's meinem Vater. Ich bin ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger! Aber Hicks bringt es nicht übers Herz. Er kann es einfach nicht. Er schneidet die Schnüre los und lässt den Drachen frei. Der Nachtschatten stürzt sofort auf Hicks zu. Aber auch er kann ihm nichts antun. Für einen Moment treffen sich ihre Blicke. Dann brüllt der Nachtschatten laut und steigt in die Luft. In diesem Moment fällt Hicks auf, dass er sehr wackelig fliegt und auch nicht hoch genug kommt. Dann entdeckt er, dass dem Nachtschatten am Schwanzende ein Flügel fehlt. Das war ich. Erschöpft macht sich Hicks auf den Heimweg. Im Dorf sitzt sein Vater vor dem Lagerfeuer und wärmt sich. Hicks versucht, hinter seinem Rücken unbemerkt ins Haus zu kommen. Hicks, warte. Vater, ich muss mit dir reden, Vater. Ich muss auch mit dir reden, mein Sohn. Ich habe keine Lust, gegen Drachen zu kämpfen, Junge. Vater. Was? Du zuerst. Nein, du zuerst. Na gut. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Drachentraining. Es geht gleich morgen früh los. Oh, hätte ich bloß zuerst angefangen. Ich wollte nämlich sagen, weißt du, wir haben einen Überschuss an drachenbekämpfenden Wikingern, aber haben wir auch genug brotbackende Wikinger oder heimwerkende Wikinger? Du brauchst oder das hier. Ich will keine Drachen bekämpfen. Komm schon, klar willst du. Ich sag's mal anders. Vater, ich kann keine Drachen töten. Aber du wirst Drachen töten. Nein, ich bin echt super total sicher, das werde ich nicht. Es wird aber Zeit, Hicks. Hörst du nicht, was ich sage? Es ist mir ernst, mein Sohn. Wenn du diese Axt bei dir hast, dann hast du uns alle bei dir. Das bedeutet, du bewegst dich wie wir. Du redest wie wir. Du denkst wie wir. Schluss mit sowas. Du deutest auf alles an mir. Geht das klar? Ich finde, unsere Unterhaltung verläuft ziemlich einseitig. Geht das klar? Klar. Gut. Trainiere hart. Ich komme wieder. Wahrscheinlich. Und ich bleibe hier. Vermutlich. Am nächsten Morgen geht es in die Drachenkampfarena zum Training. Hicks, Astrid, Rotzbacke und all die anderen betreten gleichzeitig den Kampfplatz. So ein paar schicke Verbrennungen wären cool. Oder eine saftige Fleischwunde auf dem Rücken oder weiter unten. Ja, eine schöne Narbe sollte schon dabei rausbringen. Ja, klar. Schmerzen, super. Na toll, wir hatten den reingelassen. Und los geht's! Der Rekrut, der sich am besten schlägt, der hat die Ehre, die Tötung seines ersten Drachens vor dem ganzen Dorf ausführen zu dürfen. Hicks hat bereits einen Nachtschatten erlegt. Ist er damit disqualifiziert, oder? Nicht in die Klasse mit den coolen Wikingern? Keine Panik, du bist schmächtig und klein. Damit bist du als Ziel uninteressant. Die denken, du wärst gestört oder krank und halten sich eher an die Wikinger-mäßigen Kollegen als an dich. Hinter diesen Toren sind nur ein paar von den vielen Drachenarten, gegen die ihr kämpfen lernt. Der tödliche Nadler. Geschwindigkeit 8/16. Der wahnsinnige Zipper. Über 11 Drachenfaktor 2. Der riesenhafte Albtraum. Feuerkraft 15. Der schreckliche Schrecken. Angriff 8, Gift 12. Hörst du jetzt mal auf? Und der Gronke. Eiskraft. Halt! Willst du uns nicht erst was vorführen? Die beste Schule ist und bleibt die Praxis. Grobian öffnet eine Tür und lässt einen Gronkel auf den Platz. Der Gronkel ist ein Drache mit einem runden Körper und ziemlich kleinen Flügeln. Aber er ist schnell, blitzschnell. Und er kaut Steine, um sie dann als Feuerbälle aus geschmolzener Lava auf seine Gegner zu speien. Unser Thema heute, Überleben. Wer sich anspeien lässt, der ist raus. Schnell! Was braucht ihr zuallererst? Ein Arzt mit eurer Geschwindigkeit? Ein Schild. Schild, holt! Wichtigstes Teil eurer Ausrüstung ist der Schild. Müsst ihr euch entscheiden zwischen Schwert oder Schild? Nehmt den Schild! Pfoten weg von meinem Schild! Da liegen Millionen Schilder! Nehmt das eine Blume drauf, Mädchen, stehen auf Blumen. Ups, und an den kippt jetzt Blut. Rathnuss, Rathnuss, ihr seid raus! Was? Diese Schilde sind doch für was anderes gut! Zum Krach machen! Macht richtig viel Krach! Das lenkt die Drachen ab! Kein Drache kann unbegrenzt Feuer speien! Wie viel Schuss hat ein Gronkel? Fünf? Nein, sechs! Richtig! Recht gerade für jeden von euch! Ich will ja nicht noch! Fischbein ist raus! Halt! No! Hicks, du bist dran! Oh je, Hicks lässt sich gleich vom Gronkel in die Enge treiben. Aber bevor er dessen heiße Lavasteine zu spüren bekommt, greift Grobian ein und sperrt den Gronkel in seinen Käfig. Hicks ist enttäuscht, dass er versagt hat. Kriegst schon noch eine Gelegenheit, keine Sorge. Denk dran, ein Drache ist immer, immer darauf auszutöten. Später beim Mittagessen geht Grobian mit seinen Schützlingen noch einmal die Fehler durch. Also, was hat Astrid heute im Ring für Fehler gemacht? Ich habe einen Hechtsprung schlecht getimt, der war zu lasch. Ich bin Rückwärtsseite verbrannt. Aha, war nicht zu übersehen. Nein, nein, du warst toll, das war voll Astrid. Sie hat recht, ihr müsst streng mit euch sein. Was hat Hicks falsch gemacht? Er war dabei. Er hat sich nicht fressen lassen. Er ist nie da, wo er sein soll. Danke, Astrid. Das, was hier drin steht, müsst ihr im Schlaf können. Das Drachenhandbuch. Alles, was wir wissen über alle Drachen, von denen wir was wissen. Heute keine Angriffe. Heute wird gepaukt. Jetzt. Wir müssen lesen? Das können wir doch noch auf dem Friedhof. Wozu lang und breit über was lesen, wenn man das, worüber man liest, auch gleich umbringen kann? Ich hab sicher schon ganze 7-mal durch. Da gibt's so einen Wasserdrachen, der spritzt dir kochendes Wasser ins Gesicht und dann ist da noch einer, der buddelt sich. Ja, klingt voll genial. Wir waren kurz davor, es zu lesen. Aber jetzt... Ihr könnt ja lesen, ich geh umbringen. Tja, das heißt, wir teilen es uns? Hab schon durch. Dann hab ich's ganz allein. Wow, ja, dann okay. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tja, so wie es aussieht, will niemand etwas mit Hicks zu tun haben. Neugierig blättert er im Drachenhandbuch herum. Die verschiedenen Drachenarten. Gewöhnliche, furchteinflößende, geheimnisvolle... Der Donnertrommler. Er lebt meist zurückgezogen in Meereshöhlen und dunklen Gezeitenbecken. Wird er aufgeschreckt, macht er einen so erschütternden Lärm, dass auf kurze Distanz sogar Menschen umkommen. Extrem gefährlich, sofort töten. Der Holzklau. Die Schwingen dieser gigantischen Kreatur sind so messerscharf, dass sie durch die dicksten Baumstämme gleiten. Extrem gefährlich, sofort töten. Der Glutkessel. Speit kochendes Wasser auf seine Opfer. Extrem gefährlich. Der Wechselflügler. Selbst frisch geschlüpfte Exemplare speien Säure. Sofort töten. Der Gronkel. Der Sipper. Der Skrill. Der Knochenknacker. Der flüsternde Tod. Verbrennt seine Opfer, vergräbt seine Opfer, erstickt seine Opfer, kehrt das Innere seiner Opfer nach außen. Extrem gefährlich. Sofort töten, sofort töten, sofort töten. Der Nachtschatten. Geschwindigkeit unbekannt. Größe unbekannt. Der Nachtschatten ist der ruchlose Spross von Blitzschlag und Gevatter Tod. Jedweden Kontakt vermeiden. Einzige Überlebenschance, verstecken und beten, dass er ihn nie findet. Gleich nach der Mittagspause geht es wieder in den Ring. Dieses Mal müssen sich die jungen Leute mit einem Nadder herumschlagen. Ein bunter und eigentlich schöner Drache, aber auch sehr gefährlich. Er kann seinen Schwanz wie eine Peitsche schwingen und dabei Riesenstacheln abschießen, die alles durchschlagen können. Hicks ist nicht so bei der Sache. Der Nachtschatten geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Ach, was ich fragen wollte. Mir ist aufgefallen, dass in dem Buch nichts über Nachtschatten drin steht. Gibt's da noch ein anderes Buch oder eine Fortsetzung? Vielleicht ein kleines Nachtschatten-Merkblatt? Konzentrier dich, Hicks. Du versuchst es ja nicht mal. Unser Thema heute? Angriff. Na dann, sind leichtfüßig und flink. Eure Aufgabe? Seid leichtfüßiger und flinker. Der Nadder schießt mit seinen Riesenstacheln. Nur knapp können die jungen Leute den gefährlichen Geschossen ausweichen. Oh! So langsam zweifle ich echt an deiner Lehrmethode. Sucht immer den toten Winkel. Jeder Treffer hat einen. Findet ihn, versteckt euch in ihm und schlagt zu. Boah, schon mal was von Baden gehört? Such dir doch deinen eigenen toten Winkel, wenn's dir nicht passt. Ich verpasse dir gleich selber einen. Toter Winkel, ja. Tauber Winkel, eher weniger. Wie würde man sich denn dann einen Nachtschatten ranschleichen? Weiß kein Mensch, weil es keiner je überlebt hat. Auf jetzt, da rein! Ich weiß, aber ein hypothetisch. Hicks, komm! Beim restlichen Training ist Hicks immer noch nicht bei der Sache. Es kommt sogar so weit, dass Astrid ihn vor den Angriffen des Drachen beschützen muss. Keine Heldentat für einen Wikinger. Gleich nach dem Training geht Hicks zur kleinen Schlucht beim Krähencliff. Als er dort ankommt, liegt der Nachtschatten auf einem Felsen und beobachtet ihn. Komisch. Als ob die zwei sich verabredet hätten. Hicks hat einen Fisch dabei. Er hält ihn hoch, damit der Drache ihn sehen kann. Vorsichtig bewegt sich der Nachtschatten auf Hicks zu. Kurz vor ihm bleibt er stehen und reißt das Maul auf. Ha, keine Zähne. Ich hätte schwören können, du hast... welche? Wie praktisch. Wenn der Drache Zähne braucht, fährt er einfach welche aus. Auf jeden Fall hat er den Fisch verputzt. Jetzt bedrängt er Hicks. Er hat wohl noch mehr Hunger. Ich hab nichts mehr. Der Nachtschatten würgt den Fisch wieder hoch und lässt ihn in Hicks Schoß fallen. Aha, der Nachtschatten möchte, dass auch Hicks von dem Fisch isst. Naja, nicht gerade appetitlich. Aber Hicks möchte seinen Gastgeber ja nicht verärgern. Widerwillig beißt er ein Stück von dem Fisch ab. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Der Nachtschatten verzieht sein Gesicht zu einem Grinsen. Und als Hicks ihm wenig später seine Hand hinhält, berührt sie der Drache vorsichtig mit seiner Nase. Danach zieht sich der Nachtschatten zurück. Am Abend sitzen die jungen Drachenjäger am Lagerfeuer zusammen. Grobian erzählt, wie er seine Hand und sein Bein verloren hat. Und urplötzlich schnappte er nach meiner Hand und schlang sie im Ganzen runter. Ich sah in seine Augen und wusste, ich schmecke köstlich. Er muss es überall rum erzählt haben. Knapp einen Monat danach schnappte sich einer mein Bein. Wow. Hey, stellt euch vor, eure Hand wäre in einem Drachen drin und euer Kopf hätte immer noch Kontrolle darüber. Da könnte man den Drachen doch von innen töten, indem man sein Herz zerquetscht oder so. Ey, das macht mich sowas von sauer. Ich werde mich voll rächen für deine feine Hand und dein feines Bein. Dafür mache ich jedem Drachen, den ich treffe, die Beine weg. Mit meinem Gesicht. Nein. Was ihr wollt, sind die Flügel und der Schwanz. Was nicht fliegen kann, kann euch nicht entwischen. Ein am Boden liegender Drache ist ein toter Drache. Ja, genau. So sieht's aus. So, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Genau das macht ihr auch. Morgen sind die Großen dran. Und dann arbeiten wir uns ganz langsam zum riesenhaften Albtraum vor. Bin gespannt, wer ihn töten darf. Selbstverständlich ich. Das ist mein Schicksal, wisst ihr? Was nicht fliegen kann, kann euch nicht entwischen. Ein am Boden liegender Drache ist ein toter Drache. Diese Worte Grobians gehen Hicks nicht mehr aus dem Kopf. Plötzlich hat er große Angst um den Nachtschatten. Er weiß ja, dass der Drache Probleme beim Fliegen hat und eine leichte Beute für die Wikinger ist. Noch in der Nacht arbeitet Hicks in der Schmiede an einer besonderen Konstruktion. Früh am nächsten Morgen, als alle anderen noch tief im Schlaf liegen, geht Hicks wieder zum Krähenkliff. Hallo, ohne Zahn. Ich hab dir Frühstück mitgebracht. Ich hoffe, du hast Hunger. Okay, ist das eklig. Wir hatten heute Lachs zu bieten, wunderschönen isländischen Dorsch und einen ganzen Aal. Frisch geräuchert. Okay, so ist fein, so ist fein. Nur die guten Sachen essen. Und mich musst du gar nicht beachten. Ich bin nur mal kurz hier hinten und kümmere mich um meinen Kram. Alles gut. Während der Nachtschatten, oder wie Hicks ihn jetzt nennt, ohne Zahn, die Fische frisst, schnallt er ihm an sein Schwanzende seine selbstgebaute Konstruktion an. Einen Ersatzflügel. Aber kaum ist er dran, kriegt ohne Zahn Panik und steigt mit Hicks auf seinem Schwanz in die Höhe. Funktioniert. Mal sehen, ob... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ja, ich hab's geschafft! Und tatsächlich, durch den angebrachten Ersatzflügel kann ohne Zahn wieder genauso gut fliegen wie die anderen Drachen auch. Hicks ist verdammt stolz auf sich. Am kommenden Tag geht es für Hicks und die anderen in der Drachenarena mit dem Training weiter. Unser Thema heute, Teamwork. Ist der Kopf vom Drachen nass, kann er keine Flamme zünden. Der wahnsinnige Zipper allerdings ist besonders schlau. Der eine Kopf atmet Gas aus, der andere entzündet es. Und ihr müsst jetzt rausfinden, welcher was macht. Rasiermesser, scharfe Sägezähne, die zuvor Verdauung Gift injizieren, greift bevorzugt aus dem Hinterhalt an und zerquetscht. Kannst du bitte mal aufhören? Der wahnsinnige zweiköpfige Zipper hat sich Hicks als Opfer ausgesucht. Mit einem furchtbaren Brüllen stürzt er auf ihn zu. Und dann bleibt er plötzlich stehen. Das ist ja nicht zu fassen. Hicks steht direkt vor ihm, hebt die Hände. Und der Zipper bleibt stehen. Aber nicht nur das. Er geht auf Hicks Zeichen sogar wieder in seinen Käfig zurück. Zurück! Und ich will das nicht zweimal sagen. Ja, so ist fein. Zurück in deinen Käfig. Und jetzt denk mal schön über dein Verhalten nach. Unbemerkt von den anderen holt Hicks einen Aal aus seiner Jacke und wirft ihn in den Käfig. Greift der Zipper deswegen Hicks nicht an? Naja, auf jeden Fall sind die anderen sprachlos. Und das ist selten genug. Okay, war's das? Ich hätte da nämlich noch ein paar Sachen zu, dann bis morgen. In den nächsten Tagen treffen sich Hicks und ohne Zahn jeden Nachmittag. Gemeinsam machen sie Flugübungen und ohne Zahn wird von Tag zu Tag besser. Hicks lernt vom Nachtschatten viel über die Drachen. Er findet heraus, dass sie sich gern im Gras kuscheln. Also nimmt er zum nächsten Training etwas Gras mit. Und als er gegen einen Gronkel kämpfen soll, hält er ihm das Gras vor die Nase und der Drache wirft sich gleich zu Boden. Der tödliche Nadder lässt sich schon durch einfaches Kraulen in die Knie zwingen. Und so gewinnt Hicks einen Drachenkampf nach dem anderen. Der Stamm ist begeistert und feiert ihn bereits als neuen Helden. Dann endlich kommen auch Hau drauf und seine Männer zurück. Aber nach glorreichen Siegern sehen sie irgendwie nicht aus. Gratuliere, Hau drauf! Das ganze Dorf ist so erleichtert! Neue Besen kehren besser, yo! Die alte Pestbeule wird kein Fehl! Vor Feuer gibt es ein großes Dorffest! Hat es ihn erwischt? Ja, und wie, das war eine Mordsüberraschung, aber so ein Leben als Berühmtheit ist auch ganz schön schwer. Er kann kaum noch durchs Dorf laufen, wird sofort belagert von seinen neuen Fans. Mein Hicks! Wer hätte das gedacht, hä? Der Junge hat einfach den Bogen raus mit den Viechern. Hau drauf geht sofort zu seinem Sohn. Hicks hat noch gar nicht mitbekommen, dass sein Vater wieder zurück ist. Vater, du bist zurück. Grobian ist nicht da, falls du... Ich weiß. Ja. Ich komme wegen dir. Tatsache? Du hast Geheimnisse vor mir. Ach, echt? Wie lange dachtest du, kannst du die vor mir verbergen? Ich weiß nicht, wovon du... Auf dieser Insel passiert nichts, ohne dass ich davon höre. Oh. Also, lass uns reden über diesen Drachen. Heiliger Thor. Vater, es tut mir so leid. Ich wollte es dir sagen. Ich wusste nur nicht, wie. Bist nicht sauer? Was? Darauf habe ich ewig gewartet. Ach, wirklich? Und glaube mir, es wird immer besser. Warte nur, bis du das erste Mal das Gedärm eines Nadlers aufschlitzt und den ersten Gronkelkopf auf deine Lanze spießt. Das ist ein Gefühl. Da hast du mich aber mächtig an der Nase rumgeführt, Junge. Jahrelang der lausigste Wikinger, den Berg je gesehen hat. Odin, das war hart. Ich hätte fast die Hoffnung verloren. Dabei hast du mich die ganze Zeit bloß hingehalten. Oh, allmächtiger Thor. Wo du dich jetzt im Ring so gut machst. Haben wir endlich ein gemeinsames Thema. Ich hab dir was mitgebracht. Zu deinem Schutz im Ring. Hau drauf gibt seinem Sohn einen Wikingerhelm. Wow, danke. Deine Mutter hätte gewollt, dass du ihn bekommst. Es ist die eine Hälfte ihres Brustpanzers. Passend dazu, damit bleibt sie immer bei uns. Trag ihn mit Stolz. Du hast ihn verdient. Was du versprochen hast, hast du gehalten. Ja. Es wird Zeit. Ich muss jetzt ins Bett. Ja, gut, alles klar. Gutes Gespräch. Ja, wir sollten sehen das uns dann zu Hause. Das heißt, super. Super. Danke für den Besuch und für den hoffentlich gefällt dir der Hut. Ja, gute Nacht. Der Tag des entscheidenden Drachenkampfes ist gekommen. Der heutige Sieger hat die Ehre, einen Drachen töten zu dürfen. Im Ring stehen jetzt nur noch Hicks und Astrid. Astrid will den Kampf dieses Mal gewinnen. Doch Hicks möchte unbedingt verhindern, dass der Drache getötet wird. Es ist wieder ein Gronkel. Aber bevor Astrid ihn mit ihrer Streitaxt niederstrecken kann, wendet Hicks wieder den Trick mit dem Gras an. Der Gronkel legt sich freiwillig auf den Rücken. Astrid ist sauer auf Hicks. Nein, sie ist stinkwütend auf ihn. Aber Hicks hat die Regeln wohl vergessen. Der Sieger, der aus diesem Kampf hervorgeht, muss in der Abschlussprüfung einen Drachen töten. Und der Sieger ist er. Die Abschlussprüfung soll am nächsten Tag stattfinden. Hicks ist total verzweifelt. Nach dem Kampf packt er schnell ein paar Sachen zusammen und läuft zum Krähenkliff. Allerdings bemerkt er nicht, dass ihm jemand folgt. Astrid. Wir müssen weg. Wir packen alles zusammen. Sieht aus, als würden wir zwei eine kleine Reise antreten. Für immer. Was machst du denn hier? Ich will wissen, was hier los ist. Keiner wird von heute auf morgen so gut wie du. Und schon gar nicht du. Jetzt sag schon. Trainierst du etwa heimlich? Ich trainieren? Und was bitte ist das? Ich weiß, das sieht ziemlich verdächtig aus, aber das... Ja, schon gut. Schluss mit den Lügen. Ich hab Anzüge gebastelt. In diesem Moment erscheint Ohnezahl. Oh Mann. Lauf! Nein! Als Astrid ohne Zahn mit der Streitaxt angreifen will, springt Hicks dazwischen. Nein, alles okay. Sie ist eine Freundin. Du erschreckst ihn. Ich erschrecke ihn? Wer ist er? Astrid ohne Zahn. Ohne Zahn, Astrid. Astrid starrt die beiden an und läuft dann davon. Das war's dann. Hey, wo willst du hin? Hicks fackelt nicht lange und schwingt sich auf Ohne Zahn. Schnell haben sie Astrid eingeholt. Ohne Zahn packt sie mit einer seiner Klauen und setzt sie hoch oben in einer Tanne ab. Hicks, hol mich sofort hier runter! Erst wenn du mir eine Chance gibst, alles zu erklären. Ich denk gar nicht dran, ich will nichts davon hören! Dann sage ich kein Wort. Ich will dir bloß was zeigen. Bitte, Astrid. Astrid lässt sich überreden und klettert vorsichtig auf Ohne Zahns Rücken. Dann fliegen sie los. Sie fliegen über die Wälder zur Küste und auf das Meer hinaus. Ohne Zahn steigt bis in die Wolken hinauf. Dann breitet er seine Flügel in voller Länge aus und gleitet sanft übers Meer zur Küste zurück. Nach anfänglicher Angst scheint Astrid langsam Gefallen am Fliegen zu finden. Und sie empfindet sogar Sympathie für Ohne Zahn. Okay, ich geb's zu. Das ist ziemlich cool. Das ist der Wahnsinn. Er ist der Wahnsinn. Und was jetzt? Hicks? Du hast morgen Abschlussprüfung. Du weißt, dazu gehört die Tötung eines Drachens. Ach, erinnere mich nicht. Ohne Zahn! Plötzlich sind sie von vielen Drachen umgeben, die nach der Jagd ihre Beute wegbringen. Was ist hier los? Keine Ahnung. Ohne Zahn. Du musst uns hier rausholen, mein Freund. Sieht aus, als würden die ihre Beute nach Hause schleppen. Oh. Und was sind dann wir? Die Drachen fliegen auf eine Insel zu, in deren Mitte ein riesiger Berg steht. Ohne Zahn befindet sich zwischen all den Drachen und kann nicht ausbrechen. Das würde sofort auffallen, also fliegt er mit ihnen. Der Flug endet in einer gigantischen Höhle im Berg. Alle Drachen lassen ihre Beute, die sie unterwegs gefangen haben, in ein riesiges Loch fallen. Ohne Zahn, Hicks und Astrid verstecken sich in einer Felsspalte und beobachten das Treiben. Schön zu wissen, dass unsere ganzen Lebensmittel in einem Loch landen. Die fressen davon gar nichts. Als ein Gronkel über das Loch fliegt, schnellt ein unglaublich riesiges Drachenmaul heraus und verschlingt den Gronkel. Die anderen Drachen weichen respektvoll zurück. Komm, mein Kleiner, lass uns verschwinden. Schnell! Schnell verlassen sie die Höhle und fliegen zurück. Astrid hat schon eine Theorie entwickelt. Doch, das leuchtet total ein. Das ist wie ein riesiger Bienenstock. Die sind die Arbeiter und er ist ihre Königin. Er kontrolliert sie. Wir müssen zu deinem Vater. Nein. Nein, noch nicht. Die würden Ohne Zahn töten. Nein, Astrid, wir müssen das erstmal gründlich überdenken. Ey Mann, wir haben gerade das Drachennest entdeckt, Hicks. Danach suchen die Wikinger, seit sie die Meere durchkreuzen. Und du willst das für dich behalten? Weil du deinen Schmusedrachen schützen willst? Ist das dein Ernst? Ja. Okay. Und was schlägst du vor? Gib mir Zeit bis morgen. Ich überleg mir was. Alles klar. Das ist dafür, dass du mich entführt hast. Astrid boxt Hicks gegen die Schulter. Und dann gibt sie ihm einen Kuss. Und das für alles andere. Am nächsten Tag versammeln sich alle Wikinger zur großen Abschlussprüfung in der Kampfarena. Die Ansprache hält Hicks Vater. Ein sehr stolzer Vater. Jetzt kann ich mich endlich wieder unter das Volk trauen. Hätte mir jemand noch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich Hicks aus einem Hicks eben zum Klassenbesten im Drachentraining entwickelt, den hätte ich an einen Mast gefesselt und aufs Meer getrieben, aus Furcht, er wäre Wahnsinn. Jawohl, ihr wisst das. Aber jetzt stehen wir hier. Und niemand ist freudiger überrascht und stolzer als ich. Heute wird mein Sohn zum Wikinger. Heute wird mein Sohn einer von uns! Astrid begleitet Hicks zum Tor der Arena. Sei vorsichtig mit dem Drachen. Der Drache macht mir am wenigsten Sorgen. Was hast du vor? Ich muss dem ein Ende setzen. Jedenfalls versuche ich es. Astrid, falls irgendwas schief geht, versprich mir, dass sie Ohrenzahn nicht finden. Das mache ich. Nur versprich du mir, dass nichts schief geht. Ich bin soweit. Nun wird das Tor zu den Drachenkäfigen geöffnet. Und ein riesenhafter Albtraum kommt in den Ring. Er ist der gefährlichste Drache. Und wenn er sich selbst in Brand setzt, ist es fast unmöglich, ihn zu besiegen. Der Drache fliegt einmal durch den Ring und landet dann direkt vor Hicks. Hicks bleibt ganz ruhig und geht einige Schritte zurück. Was macht der? Hicks nimmt seinen Helm ab und wirft ihn neben den Drachen auf den Boden. Ich bin keiner von denen. Was hat er denn jetzt vor? Sofort aufhören. Nein, ich will, dass ihr das alle seht. Wir haben ein völlig falsches Bild von ihnen. Es besteht kein Grund, sie umzubringen. Hicks hat es geschafft, durch seine ruhige Art den Drachen zu besänftigen. Aber durch das Geschrei von seinem Vater und den anderen wird der riesenhafte Albtraum wieder aggressiv und greift Hicks an. Das Gebrüll hallt bis zum Krähenpfiff hinunter. Und Ohrenzahn spürt, dass sein Freund in allergrößter Gefahr ist. Er fliegt zur Kampfarena und stürzt sich auf seinen Artgenossen. Ein wilder Kampf entbrennt. Ein Nachtschatten! Ohne Zahn gelingt es, den riesenhaften Albtraum in seinen Käfig zurückzudrängen. Jetzt verschwinde! Los, los! Doch dann stürzen sich Halbrauf und andere Männer in den Ring, um Hicks zu helfen. Sofort greifen sie ohne Zahn an. Nein, Vater! Nicht! Er tut dir nichts, Vater! Nein, nicht! Ihr macht es nur noch schlimmer! Ohne Zahn, hör auf! Nein! Nein! Als ohne Zahn Hicks verzweifeltes Rufen hört, wehrt er sich nicht weiter und lässt sich gefangen nehmen. Nein, nicht! Bitte tut ihm nichts! Bitte tut ihm nichts! Ohne Zahn wird in den Käfig zu den anderen Drachen gesteckt. Hau drauf ist von seinem Sohn sehr enttäuscht. Sperrt ihn zu den anderen. Ich hätte es wissen müssen. Die Zeichen richtig deuten Vater. Sollen. Wir hatten eine Abmachung. Ich weiß, hatten wir, aber das war bevor ich... Es ist alles so furchtbar kompliziert. Das heißt, alles im Ring war ein Trick? Eine Lüge? Das war dumm von mir. Ich hätte es dir viel früher sagen sollen. Ich dachte nur, lass alles an mir aus. Sei sauer auf mich, aber bitte, lass ohne Zahn in Frieden. Den Drachen? Ist das deine einzige Sorge? Nicht die Menschen, die du fast umgebracht hättest? Er hat mich doch nur beschützt. Er ist nicht gefährlich. Sie haben Hunderte von uns getötet. Und wir haben Tausende von ihnen getötet. Sie verteidigen sich doch nur. Und sie fallen in unser Dorf ein, weil sie müssen. Wenn sie nicht genügend Beute ranschaffen, werden sie selbst gefressen. Auf ihrer Insel ist noch etwas anderes, Vater. Da ist ein Drache, auf der... Auf ihrer Insel? Du kennst also ihr Nest. Sagte ich Nest. Wie hast du es gefunden? Ich gar nicht. Ohne Zahn hat's gefunden. Nur ein Drache kann die Insel finden. Oh, nein, nein, nein, Vater, nicht. Bitte, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Du hast sowas noch nie gesehen. Vater, bitte. Ich schwöre dir, du kannst die Sache nicht gewinnen. Vater, nicht. Bitte. bitte hör mir doch nur ein einziges Mal in deinem Leben zu! Hau drauf stößt seinen Sohn zur Seite. Du hast dich diesen Kreaturen verschrieben. Du bist kein Wikinger. Du bist nicht mein Sohn. Klar machen zum Auslaufen! Die Schiffe werden mit Proviant und Waffen beladen. Zuletzt wird Odenzahn in Ketten auf das Hauptschiff gebracht. Er soll die Männer zum Nest führen. Setzt die Segel! Wir nehmen Kurs auf Hegas Heldtor. Führ uns zu euch, Teufel. Hicks steht mit Astrid am Ufer. Sie sehen zu, wie die Schiffe auslaufen. Ganz schönes Chaos, hm? Das muss furchtbar für dich sein. Du hast alles verloren. Dein Vater, dein Stamm, dein besten Freund. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wieso habe ich den Drachen, als ich ihn fand, mich einfach umgebracht? Wäre für alle Beteiligten besser gewesen. Ja, der Rest von uns hätte es gemacht. Wieso du nicht? Wieso du nicht? Keine Ahnung. Ich konnte nicht. Das ist keine Antwort. Wieso ist dir das auf einmal alles so wichtig? Weil ich mir merken will, was du jetzt sagst. Jetzt und hier. Ach, was weiß denn ich? Ich war zu feige. Ich war zu schwach. Ich wollte keinen Drachen töten. Du hast gerade wollte gesagt. Ja, das ist doch egal. Ich wollte nicht. Nach 300 Jahren bin ich der erste Wikinger, der sich weigert, Drachen zu töten. Und der erste, der auf einem reitet. Also? Ich wollte ihn nicht umbringen, weil er genauso viel Angst hatte wie ich. Als ich ihn angesehen habe, da sah ich mich selbst. Er hat jetzt bestimmt auch wahnsinnig Angst. Was willst du unternehmen? Na, wahrscheinlich irgendwas Dummes. Gut, aber das wäre nichts Neues. Dann irgendwas Verrücktes. Das wollte ich hören. Hegas Höllentor empfängt die Wikinger mit dichtem Nebel. Man kann kaum die Hand vor Augen sehen. Ruft eure Positionen aus und bleibt in Hörweite. Hier, eure Schiffslänge hinter euch. Haut drauf, hör zu. Ich habe zufällig ein paar von den Männern belauscht und, naja, ein paar Männer fragen sich, was genau wir hier vorhaben. Ich mich natürlich nicht. Ich weiß, dass du immer einen Plan hast, aber ein paar, ich nicht, fragen sich, ob es überhaupt einen Plan gibt. Und wohin der wohl bestimmt? Das Nest finden und es vernichten. Ah, natürlich. Wir schlagen sie in die Flucht. Alter Wikinger-Trick. Schlicht und wirksam. Odenzahn gibt plötzlich merkwürdige Geräusche von sich. Jetzt weiß Hau drauf, dass sie am Ziel sind. Im dichten Nebel erscheint vor ihnen die Dracheninsel. Hau drauf und seine Männer rüsten sich am Ufer der Dracheninsel zum Angriff. Der Berg, in dem sich das Nest befindet, ist nur wenige Meter von ihnen entfernt. Sobald wir diesen Berg geknackt haben, wird das blanke Chaos ausbrechen. In meiner Unterhose auch. Wie gut, dass ich Ersatz mit habe. Egal, wie es endet heute. Die Wikinger schleudern mit Katapulten Felsbrocken gegen den Berg, bis er endlich die Höhle freigibt. Viele Drachen ergreifen sofort die Flucht. Aber dann passiert es. Der gigantische König der Drachen kommt mit furchtbarem Gebrüll aus der Höhle. Bei jedem seiner Schritte erbebt die ganze Insel. Er selbst ist fast so groß wie der Berg. Und die Feuerfontänen, die er speit, verbrennen fast alle Schiffe der Wikinger. Ein offener Kampf gegen das Monstrum ist zwecklos. Hau drauf muss sich etwas einfallen lassen. Oh nein! Plötzlich erhalten die Männer unerwartete Hilfe. Auf ihren Drachen kommen Hicks und seine Freunde angeflogen. Ja! Raff, Tom, pass da hinten auf! Schneller, Fischboy! Was ist? Cool, oder? Wir reiten auf Drachen! Wir reiten auf Drachen alle! Oh mein Gott! Und hoch! Steigflug! Genau der gleiche verbohrte, starkköpfige Wikinger wie du. Fischbein, die Fakten! Alles klar, Schädel und Schwanz fett gepanzert, zum Schlagen und Klatschen, beides meiden. Kleine Augen, große Nasenlöcher, setzt auf Gehör und Geruchssinn. Alles klar, Backenfisch bleibt im toten Winkel und macht Lärm, verwirrt ihn. Raff, Taff, checkt ab, wie viel Schuss er maximal hat. Macht ihn wild. Das ist meine Spezialität. Seid mal, ich kann viel nerviger sein, oder? Macht, was ich euch gesagt habe. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Jetzt entdeckt Hicks unter sich das Schiff, auf dem sich Ohnezahn befindet. Immer noch angekettet. Und das Schiff hat ebenfalls Feuer gefangen. Hicks lässt sich auf dem Schiff absetzen und versucht, seinem Freund zu helfen. Doch bevor er ihn von den Ketten befreien kann, bricht das Schiff auseinander und Ohnezahn wird von den schweren Ketten in die Tiefe gezogen. Hicks springt hinterher. Als er ihn auf dem Meeresboden findet, versucht er nochmals, die Ketten zu lösen. Aber er schluckt zu viel Wasser und verliert das Bewusstsein. Noch gerade rechtzeitig springt Hau drauf ins Wasser und holt seinen Sohn an Land. Während Hicks wieder zu sich kommt, taucht Hau drauf zu Ohnezahn hinunter. Er nimmt die Ketten und zerreißt sie. Ohnezahn ist frei und taucht sofort auf. Hicks springt auf seinen Rücken und will losfliegen, um den anderen zu helfen. Hicks! Ich... Es tut mir leid. Was gewesen ist. Ja, mir auch. Du musst da nicht hochfliegen. Du weißt doch, wir sind Wikinger. Das gehört zum Berufsrisiko. Ich bin stolz, einen Sohn wie dich zu haben. Danke, Vater. Hicks Freunde versuchen, den Giganten von Drachen zu bekämpfen. Aber was sie auch tun, es zeigt keine Wirkung. Nun versucht Hicks mit Ohnezahn die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Hicks will den Drachen von den Wikingern weglocken. Im Sturzflug saust Ohnezahn knapp über den Kopf des Ungeheuers hinweg und verpasst ihm einen heißen Feuerstoß. Das hat Wirkung gezeigt. Der gewaltige Drache erhebt sich in die Lüfte und nimmt die Verfolgung auf. Sie locken ihn in die dichten Wolken hinein. Dort ist Ohnezahn im Vorteil. Er kann in den dunklen Wolken viel besser sehen und ist wendiger als der schwere Koloss. Immer wieder gelingt es Ohnezahn, den Giganten mit seinen Feuerbällen zu treffen. Die Flügel des Monstrums sind schon regelrecht zerfetzt. Dann gelingt es Ohnezahn, ihm einen Feuerball genau in das weit aufgerissene Maul zu schießen. Der Gigant taumelt und seine Flügel reißen entzwei. Er stürzt zur Erde und zerschellt. Ohnezahn wird von den herumfliegenden Teilen des Panzers getroffen und verliert dabei Hicks. Beide fallen jetzt auch in die Tiefe. Ohnezahn versucht im Sturzflug Hicks einzuholen, um ihn aufzufangen. Was dann folgt, ist Stille. Eine furchtbare Stille. Die Wikinger laufen sofort zur Absturzstelle. Ohnezahn liegt mit verschränkten Flügeln am Boden. Als er Hau drauf sieht, öffnet er seine Flügel und Hicks kommt zum Vorschein. Hau drauf nimmt seinen Sohn in die Arme. Er lebt! Du hast meinen Jungen gerettet! Danke, dass du ihn mir zurückgebracht hast. Zumindest, naja, das meiste von ihm. Hicks hat das Bewusstsein verloren und kommt erst wieder zu sich, als alle wieder zu Hause sind. Das Erste, was er sieht, als er die Augen öffnet, ist Ohnezahn. Hallo, Ohnezahn. Ja, ich freue mich auch, mein Freund. Oh, was? Ich bin bei mir zu Hause. Du bist bei mir zu Hause. Weiß mein Vater, dass du hier bist? Was? Okay. ohne Zahn. Nein, nein, ohne Zahn, ohne Zahn. Oh, bitte nicht. Als Hicks versucht aufzustehen, bemerkt er, dass er nur noch ein Bein hat. Das andere besteht aus einer Prothese. Mit Hilfe von ohne Zahn humpelt er zur Tür und öffnet sie. Was er dann sieht, verschlägt ihm die Sprache. Im ganzen Dorf laufen und fliegen Drachen herum. Sie spielen mit den Kindern, helfen den Erwachsenen bei ihrer Arbeit. Und natürlich beim Feuer machen. Was? Ich wusste es. Ich bin tot. Nö, aber du warst knapp davor. Und? Was sagst du? Da ist Hicks! Hey, Hicks! Wie geht's dir? Was uns gefehlt hat, war ein bisschen mehr. Sowas. Damit meinst du alles an mir? Naja, fast alles. Der Klapperatismus ist von mir. Grobian zeigt auf Hicks Beinprothese. Mit einer kleinen Prise Hicks mit bei. Meinst du, er funktioniert? Ich werde noch ein bisschen dran feilen. Plötzlich steht Astrid neben Hicks und boxt gegen seine Schulter. Das ist dafür, dass du mich erschreckt hast. Was soll das jetzt immer so weitergehen? Daran. Und dann folgt ein langer Kuss. Könnte ich mich gewöhnen. Willkommen zu Hause. Nach Schatten! In Deckung! Das ist Berg. Wir haben 9 Monate im Jahr Schnee und 3 Monate Hagel. Was hier wächst, ist zäh und hat keinen Geschmack. Das gilt vor allem für die Leute hier. Der einzige Lichtblick sind die Haustiere. Andere haben Ponys oder Papageien. Wir haben Drachen.